1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, ihr Lieben, mit erheblicher Verspätung fangen wir an. Wir bitten das jetzt zu entschuldigen. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr auf uns gewartet habt. Und wir beginnen die Woche mit einer freien Themennacht, mit einer offenen Themenrunde. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über was, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin heute Nacht heißt Brigitte. Und die Brigitte ist 54 Jahre alt. Guten Morgen, Brigitte. Hallo, guten Morgen, Domian. Hallo. Brigitte, um was geht's? Ja, ich habe am 18. April meine Tochter verloren beim schrecklichen Unfall, tödlichen Autounfall. Was war das für ein Unfall? Da waren 6 Jugendliche im Auto, 4 davon sind verstorben und 2 sind schwer verletzt. Ah, ich erinnere mich. Ich habe es in der Zeitung gelesen, in Norddeutschland irgendwo. In Kirchweihe war das, ja. Ja. Ja. Du bist die Mutter eines der verstorbenen Jugendlichen. Ja. Von dem Mädchen. Wie alt war deine Tochter? Da war sie noch 21 und am Freitag wurde sie 22. Beschreib du doch mal den Hergang, was genau passiert ist. Na, die waren erst auf einer Grillfete gewesen, wurde auch Geburtstag gefeiert und haben sie sich anschließend entschlossen, in eine Diskothek noch reinzufahren. Alle waren sehr jung? Alle waren noch in dem Alter zwischen 16 und 26. Mhm. Mag auch vielleicht welche noch mit älter sein, aber ja. Zwischen 16 und 26. Und es war Alkohol im Spiel? Das denke ich mal, ja. Aber die Alkohol getrunken oder derjenige, der Todesfahrer, der ist auch leider auch mit verstorben, der hatte zwar auch Alkohol getrunken, aber er wollte selber gar nicht fahren. Es hatte sich einer angeboten, der wollte fahren, der hat absolut keinen Alkohol getrunken. Der wollte nur nach Hause gehen, sich umziehen. Und in der Zeit haben sich die 6 ins Auto reingesetzt. Von dem anderen, der dann anschließend ja gefahren ist, wollten sich eben halt nur wärmen, bis der andere wieder zurückkam. Und wo der fahren wollte, auch gegangen ist, war das Auto auch noch nicht an. Die haben sich nur ins Auto reingesetzt oder wollten sich nur ins Auto reinsetzen und auf den Fahrer warten. Aber wer ist denn jetzt gefahren? Doch, der Alkoholisierte. Er stand unter Alkohol, ja. Er ist aber... Das weiß keiner, warum, weswegen er auf einmal losgefahren ist. Obwohl ein anderer fahren wollte, wie du gerade erzählt hast. Richtig. Wenn ich mich erinnere, aufgrund der Zeitungslektüre, sind die Jugendlichen durch eine Fußgängerzone gefahren, wo man eigentlich nur 30 fahren darf, mit weit über 150. Nein. Oder? Der Tacho ist bei 130 stehen geblieben. 130, und die Ermessungen haben gezeigt, 100, weiß Gott, viel zu schnell auch. Wie hast du von diesem furchtbaren, tragischen Unglück erfahren? Wir kamen nachts um 2:50, kamen 2 Polizisten und eine Frau, ich dachte erst, das wäre weibliche Kripo. Ich dachte, oh Gott, was für Mist haben sie jetzt gemacht? Und dann wurde mir gesagt, von dem Unfall, ich sollte mich erstmal setzen, dass unsere Tochter bzw. meine Tochter tödlich verunglückte. Da haben sie mir vor dem Unfall gesagt. Und wenn dieses ausgesprochen wird von einem Polizisten, meint man doch wahrscheinlich, die Erde tut sich auf, oder? Das auf alle Fälle. Und es wurde gesagt, es sind 4 Tote. Da war der Fahrer auch schon für tot erklärt. Er war quasi hirntot gewesen. Und da hatten wir nur gedacht, das ist ein Irrtum. Die ist bestimmt bei den Schwerverletzten bei. Und da wurde uns gesagt, nein, die hatten alle einen Ausweis beigebracht. Also die Erde geht auf, man ist sprachlos, man ist leer, total leer. Was hast du dann in der Nacht, oder was habt ihr, wo lebst du mit dem Vater deiner Tochter zusammen? Nein, der Vater ist vor 10 Jahren verstorben. Ah ja. Ist sie dein einziges Kind gewesen? Nein, ich habe noch einen Sohn, der ist etwas älter. War der auch zu dem Zeitpunkt im Haus, in der Wohnung? Nein, der war auswärts. Also du warst alleine? Mit meinem Lebensgefährten. Mit deinem Lebensgefährten? Mit meinem jetzigen Lebensgefährten. Ja. Wie gesagt, wir wollten es nicht glauben. Was habt ihr denn dann getan danach, nachdem ihr das erfahren habt? Ja, wir hatten gesprochen und... Wo ich erst dachte, das wäre die weibliche Kripo gewesen, dass sie Mist gemacht hatten. Das war die Frau Pastorin. Wir hatten geredet. Sie hat einen Notarzt für mich angerufen. ich konnte nicht mehr. Also ich war nur am Zittern, am Schreien, am Weinen, dass sie sich vertan haben. Das gibt es nicht. Hat man da nicht spontan den Wunsch, man will sein Kind sehen? Nein. Nein, weil ich wusste, sie war auf der Fete gewesen. Weil du es gar nicht glauben wolltest. Ich wollte es nicht glauben. Verstehe. Nein, ich wollte es nicht glauben. Wie viele Stunden hast du gebraucht, bis du es geglaubt hast? Bis wann habe ich es geglaubt? Ich kann es fast jetzt noch gar nicht glauben, aber es ist so, denn hatte ich, wie gesagt, der Notarzt war da gewesen, ich hatte Spritzen bekommen, ich konnte nicht schlafen, trotz den Beruhigungsspritzen. Dann recherchierte man im Internet. Man hat gelesen, man hat dann auch die Namen gelesen. Und da musste ich es glauben. Da musste ich es glauben. Das war dann schon am nächsten Morgen wahrscheinlich? Ja. Ja. Ja. Und hast du denn dann dein verstorbenes Kind nochmal gesehen? Nein. Wolltest du es nicht? Das wollte ich nicht mehr aufgrund dessen, wo ich das Auto gesehen habe, sagte ich, nein, das Kind hat nicht nur eine Schramme. Das möchte ich mir nicht antun. Hat man dir das auch so gesagt, dass sie so schwer verletzt war, dass es besser ist? Sie ja. Nicht? Ja. Ja, ja. Und auch wo ich das Auto dann anschließend gesehen habe, sage ich, nein, ich halte sie so in Erinnerung, wie ich sie vorher noch gesehen habe. Sie hat sich vorher noch verabschiedet, sagte, tschüss Mama. Und ich habe noch gesagt, tschüss, viel Spaß. Denkt man in dieser traumatischen Situation, in der du ja jetzt im Moment nach wie vor steckst, denkt man da über Schuld nach? Wer hat Schuld? Nein, ich suche keinen Schuldigen. Du meinst, es war ein schicksalhaftes Unglück? Ich suche keinen Schuldigen. In dem Moment wäre meine Tochter ja auch schuldig. Und im Nachhinein, ich habe abends, das war das einzige Interview, was ich im Fernsehen gesehen habe, und von da an hatten wir auch kein Fernsehen, keine Nachrichten, nichts mehr angehabt, wo dann ein junger Mann stand, hat ein Interview gegeben, der hatte so ein hinterhältiges Grinsen gehabt. Das war eine große Statur, groß, breit, und hat dann gesagt, ich wollte ja fahren. Die haben selber Schuld, dass sie bei ihm eingestiegen sind. Da hatte ich wohl gedacht, du Blödmann, wenn du fahren wolltest und auch gesehen hast, dass er betrunken ist, warum hast du ihm nicht die Schlüssel abgenommen? Kanntest du diesen jungen Mann, der das gesagt hat? Nein, wir sind auch, wir wohnen noch nicht lange hier in Kirchweihe. Und meine Tochter hatte sich gefreut, dass sie welche jetzt hier endlich kennengelernt hat. Natürlich, wenn man schon von Schuld spricht, trifft die Hauptschuld natürlich den Fahrer. Das war ein junger Mann, der natürlich in seinem Unterricht auch gelernt hat, dass man nicht alkoholisiert fahren darf. Das ist richtig. Darum suche ich auch keinen Schuldigen. Ich rufe dich im Prinzip an. Es ist schon sehr schlimm, dass man ein Kind verloren hat. Ja. Es ist schlimm, unter solchen Umständen ein Kind zu verlieren. Aber was ich am schlimmsten finde, ist, dass man sich dahin stellt, sagt, ich wollte die fahren, und der war gar nicht mehr bis zum Schluss anwesend gewesen auf der Fete. In meinen Augen ist es ein Wichtigtor. Er war gar nicht da gewesen. Es hieß zwar auch, wie er im Interview gesagt hatte, der Fahrer war sturzbetrunken, er ist gestürzt, weil er sturzbetrunken war. Also ich verstehe schon, dass so eine Äußerung natürlich die Hinterbliebenen ungeheuer beleidigt. Gut, Alkohol war ein Spiel gewesen, aber er ist nicht wegen des Alkohols gestürzt. Wie gesagt, ich suche keinen Schuldigen, ich kann keinen Schuldigen suchen, dann sind sie alle schuldig. Wir sind so viele schuldig. Wie viele sind jetzt noch im Krankenhaus? Zwei Mädchen. Kennst du die oder kennst du sonst so keine Freunde deiner Freunde? Ich kenne sie erstmal nur so vom Hören und Sagen, aber ich weiß, erst hieß es, dass sie querschnittsgelähmt bleiben, aber die kommen durch ohne bleibenden Schaden. Du hast Kontakt mit den anderen Eltern der Verstorbenen? Ich hatte mit der Polizei gesprochen, ich wollte erst Kontakt aufnehmen, aber ich weiß im Endeffekt gar nicht, wie ich mich verhalten soll. Und das Schlimmste war dann auch im Nachhinein, derjenige, der das Interview gegeben hatte, für mich ist, es werden Interviews gegeben, es wird gar nicht recherchiert, was, ob das jetzt nun wahr ist. Und was für mich am makabersten mit war, derjenige hat auch Fotos von den tödlich Verunglückten rausgegeben, die kurz vorher beziehungsweise auf der Grillfete noch gemacht wurden. Das heißt, diese Fotos sind in der Öffentlichkeit dann gezeigt worden, in Zeitungen oder im Internet? Zeitung, Internet, Fernsehen. Aber wie gesagt, da waren sie noch mit verdeckt, aber in der Zeitung nicht. Und ich fand das so makaber, man sticht die Zeitung auf. Ich kann nicht verbieten, dass sie von dem Unfall berichten. Keinesfalls. Aber Sie müssen nicht das Gesicht eines verstorbenen Kindes zeigen. Richtig. Ja, das sehe ich auch so. Richtig. Da denken all die Leute, die auch in der Presse teilweise arbeiten, viele denken schon, aber einige denken nicht darüber nach und manche Privatpersonen überhaupt nicht. Es ist Sensationsgier, das zu machen. Und das wird auch noch ein böses Nachspiel haben. Hm. Wie ist es jetzt, wie geht es jetzt weiter? Brigitte, am 18.04. war dieser schreckliche Unfall. Wann wird die Bestattung sein oder war sie? Die Trauerfeier war am Donnerstag gewesen, am 22. Am 23. hatte sie Geburtstag gehabt und jetzt am 30. wird sie bei ihrem Vater beigesetzt. Die Trauerfeier, war das eine große Trauerfeier? Das war eine große Trauerfeier. Für alle, weil das betraf dann alle Beteiligten? Nein, wir hatten einzeln gehabt. Ach so. Jeder hatte einzeln gehabt, die wollten nicht zusammen. Jeder hatte einzeln gehabt, aber die ihre ganzen Freunde, die da waren, das hat mir so viel Kraft gegeben. Mhm. Das hat mir so viel Kraft gegeben. Und meinst du denn, dass es vielleicht nicht auch gut für dich wäre, wenn du mit den anderen Eltern auch mal Kontakt aufnehmen würdest? Ich möchte Kontakt aufnehmen. Ja, ich möchte Kontakt aufnehmen, aber erstmal, wenn es ein bisschen gesagt ist. Mhm. Ich hatte wohl heute auch auf der Polizei gesagt, ich habe auch erfahren, da war auch eine Polizistin vor Ort, die hat sich auch noch halbwegs Vorwürfe gemacht. Erstmal war sie sowieso geschockt gewesen vor dem ganzen Unfall, dass so viele dran beteiligt waren und vor allem vier Tote waren. Mhm. Sie hat sich noch Vorwürfe gemacht, hätte ich die Denise noch retten können. Dann war noch eine Krankenschwester, die wohnte da, die hätte auch die Denise im Arm gehabt, zur Seite gelegt, hätte ich sie eventuell noch retten können. Aber Denise, das ist deine Tochter? Ja, richtig. War sofort verstorben. Sie war tot und dann habe ich aber auch heute gesagt, und ich gehe auch davon aus, meine Tochter, die hatte eine Herzkrankheit auch mitgehabt, eine seltene Herzkrankheit, die hatte auch schon Defibrillator eingepflanzt bekommen. Ah ja. Und dass durch den Aufprall der Defibrillator kaputt ging. Und das würde dann... Und dass deswegen auch, dass sie verstorben ist, dass das Herz, dass sie einen Herzkammerflimmern bekommen hatte, dass der Defibrillator gar nicht mehr geholfen hatte. Brigitte, ich stelle mir das also unermesslich vor, so einen Schmerz zu haben und so etwas erlebt zu haben. Wie kann man denn so weiterleben? Wie schaffst du das? Ich versuche es. Ich habe gelernt, darüber zu sprechen. Wo mein Mann vor 10 Jahren verstarb, habe ich mich erst eingeigelt. Hm. Ich habe gesprochen. Ich, die Jugendlichen oder. Mit wem sprichst du jetzt darüber? Ganzen Freundeskreis, mit ihren Freunden. Hm. Wir haben Kontakt, wir telefonieren, wir schreiben miteinander. Ah, ja. Die geben mir so viel Kraft. Die geben mir wirklich so viel Kraft. Und die Kraft hat mir auch gegeben, zu sehen, dass sie so viele Freunde hatte. Mhm. Wirkliche Freunde. Das ist ein hatte. Schönes Gefühl, ja. Das stimmt. Ja, und dass sie geliebt wurde und auch noch geliebt wird. Wie ist es mit Medikamenten? Bekommst du zurzeit noch Medikamente? Zurzeit nämlich noch, ja. Ja, das ist auch völlig in Ordnung. Das heißt, das macht dich ein bisschen stabiler. Wahrscheinlich kannst du auch nur deshalb jetzt so klar uns die Sache erzählen. Richtig, richtig. Es sind Zeiten, wo ich dann nur am Weinen bin, aber dann verdrängen kann ich gar nicht mal sagen. Mhm. Ich muss mich damit abfinden. Hört sich so hart, wie sich das anhört. Jeder verarbeitet seine Trauer. Mhm. Ich denke, ich muss erstmal stark sein, weil wir wollen klagen. Wir klagen. Gegen wen? Gegen die Zeitung. Ja. Stichwort Presse. Gab es denn auch für dich sehr unangenehme Aktionen, dass jemand von der Presse an dich herantreten Nein, von der wollte? Presse an mich nicht, aber an jemand anderem. Mhm. Das war gleich nach dem Unfall, unmittelbar nach dem Unfall gewesen. Ja, ja. Und hatten die auch gleich direkt ein Interview verlangt und die hatten abgeblockt. Und da wurde auch ausdrücklich gesagt, die möchten auch keine Fotos von einem verstorbenen Kind sehen. Und dennoch ist es geschehen. Richtig. Mhm. Richtig. Ich finde auch, dass man sich da wehren sollte. Weil das den Schmerz, den ihr alle jetzt habt, noch um ein Mehrfaches steigert, wenn damit dann so umgegangen wird. Und ich finde das noch viel, viel schlimmer, wie gesagt, wenn man die Presse liest oder die anderen hört, ja, die haben selber Schuld. Warum sind sie mit einem Sturzbetrunkenen gefahren, der schon umgekippt ist? Ja, natürlich. So wie gesagt, keine nicht Frage, sagen. Es war Alkohol im Spiel, aber es lag nicht an dem, so wie es dargestellt wurde, dass einfach nur gesagt wird und gar nicht recherchiert wird. Ja, liebe Brigitte, ich möchte sehr gerne dir anbieten, dass du jetzt noch ausführlich mit meinem Psychologen sprichst. Das ist der Henning heute Nacht. Mhm. Das geht dann so, dass wir dich zurückrufen, wenn du jetzt gleich auflegst, bitte. Mhm. Und Sei dir gewiss, von meiner Seite und von Tausenden und Tausenden von Menschen, die jetzt zugehört haben, dass sie an dich denken und dass sie dir Kraft wünschen für die schwere Zeit, die du jetzt zu durchgehen hast. Das ist lieb. Und ich denke mal, ich werde schaffen, die Freunde, die stehen alle hinter mir. Das ist sowas. Also ich konnte mir es so gar nicht, wenn man da selber erstmal in der Situation gar nicht drin ist, gar nicht vorstellen, dass doch so viele Freunde vom Kind einem so viel Kraft geben können. Das glaube ich. Ein tolles Gefühl. Doch, ich finde es super. Liebe Frau Gitte. Ich spreche, ich kämpfe für meine Tochter und vor allen Dingen, dass sowas in Zukunft nicht wieder passiert, wenn man die Zeitung aufschlägt und dann das verstorbene Kind dann noch mit sieht, das ist noch... Ja, ich habe es sogar noch schlimmer empfunden als die Todesnachricht. Also ich kann das schon ermessen und erahnen, was du sagst und was du empfunden hast. Liebe Brigitte, du legst bitte auf und wirst von meinem Psychologen, dem Henning, zurückgerufen. Okay, schönen Dank. Alles Gute und viel Kraft. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer, falls ihr uns auch erreichen wollt, hier live im Radio und im Fernsehen, oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Adrian, der ist 27. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Adrian. Was ist dein Thema? Ja, bevor ich jetzt anfange, erstmal an Brigitte noch. Ich wünsche ihr auch viel Kraft. Ich habe das selber vor 10 Jahren mal miterlebt und es ist eine schwere Zeit. Ich wünsche ihr ganz einfach, dass sie diese Zeit auch übersteht. Was hast du miterlebt vor 10 Jahren? Das hat auch was mit meinem Thema zu tun. Ich stehe auf Frauen, die mehr Gewicht haben als schlanke Frauen. Und ich steckte vor 10 Jahren in einer Beziehung halt zu einer untersetzten Frau, die nach einem Unfall ums Leben gekommen ist. Ah ja. Aber darüber wollen wir jetzt nicht reden, sondern darüber, dass du auf eher mollige Frauen stehst. Genau. Ja. Hintergrund der ganzen Sache war, du hattest mal vor langer Zeit eine Anruferin gehabt, die erzählt hat, dass die, sagen wir mal, jeden Tag kennengelernt hatte, einen Mann, mit dem dann auch Sex gehabt hatte, aber sich hat nie blicken lassen. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst. Nee, daran erinnere ich mich jetzt nicht. Ja, ich hatte das, ich habe die Sendung auch gesehen. Sie hat sich dann auch als selbstbewusst gezeigt, hat auch gesagt, die ist auch untersetzt. Ja. Und hat dann gesagt, warum es bei ihr nicht geklappt hat, warum die Männer dann nach der ersten Nacht sofort verschwunden sind. Okay, lass uns über dich reden. Ja. Mollig oder ich sag mal, wie dick sollten die Frauen sein? Wie schwer sollten die Frauen sein? Ich nehme das mal bei mir am Beispiel. Ich bin 1,82 groß, wiege so, 93 Kilo, also so maximal von meiner Größe so 100, 110 Kilo. Also 100 bis 110 Kilo sollten die Frauen schwer sein. Und die können ruhig klein sein? Die können auch ruhig klein sein, ja. Also Größe spielt da keine Rolle. Wie lange hast du das schon gespürt, dass du auf etwas dickere Frauen stehst? Ja, mit 18 Jahren, da hatte ich meine erste Freundin gehabt. Und die war dann auch schon ein bisschen molliger? Ja, genau. Ja. Hast du im Moment auch eine Freundin, die dick ist? Nein. Nein. Ich bin seit 2,5 Jahren Single. Erklär uns das mal. Die meisten, für die meisten Männer, ja, kann man glaube ich sagen, für die meisten Männer gilt ja so ein Schönheitsideal einer relativ schlanken Frau. Was taunt dich an einer so etwas kräftigeren Frau an? Ja, es sind da die Reize einfach da. Also wenn ich jetzt eine mollige Frau mir gegenüber sehe, dann legt sich bei mir so innerlich so ein Schalter um und dann muss ich sie einfach ansprechen, weil sie mir einfach auch gefällt. Was und gefällt dir daran? Ja, die Statur allein schon. Also der Bauch und die Fülle, das alles ist so... Also da, wo einige sagen würden, igittigittigitt, das ist mir zu wabbelig und zu fettig alles, das findest du toll. Ja, genau. Ja. Ja. Und sexy. Und sexy, genau. Ja. Das ist auch, ich hatte jetzt zum Beispiel zwischendurch mal so, ich sag mal, eine Affäre, sagen wir, von 4 Wochen. Die war auch mollig und das ist auch, ich habe es auch im Vorgespräch gesagt, ich habe es auch mal mit Schlankeren probiert. Aber es hatte sowohl in Sachen Erektion als auch Sex nicht so funktioniert. Ach so, so krass ist das schon, dass du gar keine Erektion bekommst, wenn eine Frau ein bisschen dünner ist oder gar sehr dünn ist. Ja, genau. Nun könnte man ja sagen, okay, du stehst darauf und es gibt ja auch nur einige Frauen, die ein bisschen kräftiger gebaut sind. Ist doch alles in Ordnung. Aber? Ja, und das ist natürlich das Problem. Ich habe einige wenige im Freundeskreis, die sagen, die kann man nur. Und auch in der Schule wurde ich deswegen gehänselt und gemobbt. Ach. Also gut, aber in der Schule, die Zeiten sind ja nur vorbei, du bist 27. Ja, ich habe aber noch zwischendurch noch eine höhere Handelsschule besucht. Also das war in der Zeit, wo ich dann auch die Vorliebe entdeckt hatte. Ja, aber ich meine, Du bist ein erwachsener Mann von 27 Jahren. Hm. Wenn der eine an die Nase rümpft, wenn du mit einer dickeren Frau anfängst, ist doch drisial. Was schert's dich? Bitte? Ich sag, was schert es dich? Es ist doch egal. Ja, im Prinzip. Was kümmerst du dich um? Ja, im Prinzip hast du ja recht um mir. Nur das ist auch das Problem, das schlug mir damals immer selber auf mein Selbstbewusstsein, mein Selbstwertgefühl auch wieder. Ja. Und das erniedrigt schon auch einen, wenn man hört, von wegen Igitte geht und hier und da und hast dich gesehen und... Ja, es ist natürlich auch eine Verletzung, wenn man sich jetzt einen Menschen verliebt hat, der nun mal ein bisschen fülliger ist und man bekommt blöde Kommentare, ist man selbst ja auch verletzt durch diese Kommentare, geschweige denn, wie verletzt der Mensch selbst ist, der etwas dicker ist. Ja, genau. Aber was hilft es da zu jammern? Da muss man durch. Ja, genau, da muss man durch. Da muss man da durch, also das ist halt so. Wie sieht's denn aus? Was machst du beruflich zurzeit? Also ich bin im Moment noch arbeitslos. Ja. Ich suche eine Ausbildung zum Bürokaufmann. Ja. Und und so dein jetziger Freundeskreis, so die, ich meine jetzt schon die engeren, die wesentlich engeren Freunde, sagen die auch, Adrian ist halt so, ist sein Geschmack, oder gibt's sogar bei den engen Freunden Kommentare, die dich nach wie vor ein bisschen irritieren? Also ich habe jetzt im Freundeskreis sehr viele, die mich sogar dabei unterstützen, eine zu finden, die meinen Vorlieben entspricht. Ja. Weil ich habe mit denen auch viel drüber geredet. Ja. Und die haben auch gesagt, es kam auch die einhellige Meinung, jeder soll das tun, was er auch für richtig hält, auch ja. im beziehungsweise Sinne. Natürlich, ich bin völlig baff, dass man überhaupt große Worte drüber macht. Ja. Lieber Gott, wo leben wir? Ja, ich nehme auch zum Beispiel ein Extrembeispiel, wenn ich mir in der Diskothek ansehe, wie viele schlanke Frauen da sind, die dann auch noch Ansprüche stellen und dann sagen von wegen, ja, sorry, aber du bist mir ein bisschen noch zu dick und du wiegst schon 50 Kilo, das ist nicht so ganz das Wahre. Aber eigentlich, Adrian, müsstest du doch gute Karten haben, denn in der Regel werden dicke Frauen nur nicht so oft angesprochen in der Disco. Das heißt, du kannst dann ran an den Speck. Im Prinzip ist das richtig, Domian, aber ich nehme mal ein Beispiel. Ich hatte jetzt in den 2,5 Jahren, wo ich Single bin, Dates mit 4 Frauen gehabt, die auch untersetzt waren, aber die dann auch gesagt haben, Entschuldigung, aber du bist in meinen Augen noch zu dick. Ach so, die dicken Frauen haben zu dir gesagt, du bist zu dick. Genau, die fanden mich da noch zu dick. Das ist ja lustig. Ja, das fand ich auch lustig. Und die waren auch schon von der Statur her jetzt nicht so leicht untersetzt, wie ich jetzt bin, aber sie waren schon richtig stark. Ich meine, 93 Kilo und 1,82, da bist du auch schon ein ordentliches Kaliber. Ja, das stimmt. Ne? Das stimmt, ja. Ach so. Da muss man natürlich die andere Seite auch sehen, dass vielleicht etwas dickere Frauen oftmals auf dünne Kerle stehen. Und dann hast du wieder keine guten Karten. Sind dickere Frauen besser im Bett als dünnere Frauen? Kann man das sagen? Kann man sagen, ja. Kann man, ja. Du hast ja nun so die große Vergleichsmöglichkeit nicht, aber... Nee, aber ich habe immer bislang nur positive Erfahrungen in Sachen Sex gehabt mit etwas untersetzten Frauen. Also die Dicken gehen richtig ab? Ja, genau. Ja. Also mit denen kann man auch sehr viel da auch ausprobieren und was machen. Ja. Und es ist halt immer, der Schlüsselreiz ist immer entscheidend. Und den habe ich halt bei untersetzten Frauen. So, du sagst immer so ganz vornehm untersetzt. Das Wort benutze ich gar nicht so in meinem Leben. Klingt ein bisschen netter als dicke Frau, ne? Ja, ich finde für mich so untersetzt, finde ich auch so, für mich auch höflicher, als wenn ich jetzt sage, so dick, weil dick finde ich für mich schon abwertend. Wenn ich schon höre, du bist zu dick, dann ist das schon für ein Selbstvertrauen, ein Selbstwertgefühl für mich schon auf der Basis, wo ich sagen kann, das zieht dich jetzt herunter. Ja. Also, was wünsche ich dir? Eine toll untersetzte Frau? Ja, danke. Die auch auf einen strammen Kerl steht, so wie du es bist. Ja. Und dann geht die Post ab. Ja, danke schön. Wünsche ich dir alles Gute. Ja, und dir schönen Abend noch. Dankeschön, Adrian. Tschüss. So, tschüss. Schöner Name, Adrian. So, ihr Lieben, ich möchte euch hinweisen auf unser Thema übermorgen, Mittwoch. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema blind vor Wut. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die kurz vor dem Ausraster sind oder die bereits ausgerastet sind durch irgendetwas, die bereits etwas Heftiges getan haben, vor Wut, aus Wut heraus. Also mit Menschen, die verletzt, betrogen oder belogen wurden. Das sind ja meistens so die Hauptursachen, weswegen man so richtig in Wut gerät. Blind vor Wut. Wer von euch ist blind vor Wut zurzeit und möchte gerne darüber sprechen? Das ist unser Thema übermorgen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Wer von euch war einmal blind vor Wut und hat etwas Wahnsinniges getan, was er vielleicht im Nachhinein gar nicht mehr machen würde oder was er im Nachhinein wieder machen würde? Weil er sagt, das war angemessen. Das entsprach der ganzen Angelegenheit. Blind vor Wut, unser Thema übermorgen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Heute Freithemennacht. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne reden wollt. Malek, 27, guten Morgen. Ja, hallo? Ja, Malek. Hi. Bist du unterwegs? Ja. Auto? Ja, klar. LKW? Nein, PKW. Ah, wohin? Ja. Wohin geht die Reise? Keine Ahnung, ich war ein bisschen unterwegs mit Kollegen und jetzt bin ich halt alleine. Und wie, du weißt nicht, wohin du fährst? Nein. Also du fährst einfach so rum? Klar. Warum? Weil mir langweilig ist. Ach, du fährst... Ich kann nicht schlafen. Ach. Hm? Weswegen rufst du mich an? Nein, nicht deswegen. Nein, ich frage, weswegen rufst du mich an? Ja, weil ich habe jetzt seit anderthalb Jahren eine Freundin. Ja. Und da ist noch nichts im Bett gelaufen. Seit anderthalb Jahren noch nichts im Bett gelaufen? Nein, also das ist meine zweite Freundin, ich hatte nur zwei. Also die erste ging kurz und jetzt die seit anderthalb Jahren. Gar nichts gelaufen im Bett? Nee. Aber ich hatte auch noch nie was gehabt mit einer Frau, ne? Auch nicht mit der ersten Beziehung? Die ging nur kurz eine Woche. Ging kurz. Also was heißt das im Klartext? Du hast noch mit keiner Frau geschlafen? Nein. Wie kommt das? Weiß ich nicht. Immer wenn ich das versuchen will, dann werde ich nervös. Aha. Und jetzt bist du mit deiner Freundin anderthalb Jahre zusammen? Richtig. Wie weit ist es denn schon gegangen? Ist schon sehr weit gegangen, aber halt, wo es richtig zur Sache kommt, dann... Was heißt denn? Wie weit ist es denn gegangen? Also ja, wir waren nackt im Bett und so. Rumgefummelt? Ja, klar, auch. Orgasmus gemacht? Ja, gegen... klar, doch, aber... Na ja, gut, das ist ja, bin ich ja schon mal beruhigt. Das ist ja schon mal was. Das ist ein Anfang. Ja, klar. Aber es kam nicht zum Geschlechtsverkehr? Nein. Weil du nicht wolltest oder weil sie nicht wollte? Sie will, ich will auch, aber immer wenn ich das machen will, dann werde ich nervös oder keine Ahnung, dann höre ich auf. Dann sage ich, muss auf Toilette, obwohl ich nicht muss, aber... Hast du Angst, dass das vielleicht nicht klappt dann? Oder dass du es nicht richtig machst? Richtig, ja, genau. Hat sie denn schon mehr Erfahrung, sexuelle Natur? Die hatte bis jetzt, glaube ich, die hatte drei Freunde gehabt, mehr nicht. Ja gut, aber sie hat schon mit Männern geschlafen. Ja, richtig. Weiß sie, dass du noch keinen klassischen Geschlechtsverkehr hattest mit einer Frau? Ja. Ja. Und was sagt sie dazu? Ja, die sagt, also immer, ich will es versuchen, aber es geht nicht. Ich habe Angst, dass sie sagt, du bist nicht gut oder so. Na, sie könnte ja auch sagen, das macht gar nichts, dass du noch keine Erfahrung hast. Ja, die hat mir das gesagt, das ist nicht schlimm, auch wenn es das erste Mal und wird besser. Und so. Findest du denn deine Frau richtig scharf? Sehr scharf. Sehr scharf. Liebst du deine Freundin? Über alles. Über alles? Richtig. Also sind die Grundvoraussetzungen gegeben? Dennoch bist du unsicher. Ja. Wie viel Mal ist das denn schon passiert, oder, dass du dann den Rückzieher gemacht hast? Öfters. Ihr habt schon in den anderthalb Jahren schon öfters Sex, also ein bisschen Sex gehabt, ja, aber es ist dann nicht... So ein Halbsex, ja. Mhm. Ich bin auch fast nie zu Hause, weil ich nur am Arbeiten bin. Mhm. Und dann, wenn ich nach Hause komme und dann bin ich auch platt und dann will die und dann... Keine Ahnung, ich weiß selber nicht. Ja, aber du findest sie doch scharf. Und wenn du lange nicht da warst, dann bist du doch scharf. Ja, aber dann fangen wir an und dann bin ich derjenige, der immer abhaust. Ne? Mach einen Rückzieher sofort. Ja, aber wenn ihr dann anfangt miteinander, befriedigt ihr euch gegenseitig schon? Ja, klar, das ja. Ja. Das, mhm. heißt, du hast auch dann die ganze Zeit eine Erektion? Ja. Wenn du dann vielleicht versuchen würdest, mit ihr zu schlafen, was ist dann mit der Erektion? Die ist noch da, aber dann kriege ich irgendwie so ein Blackout und dann ist alles weg. Dann, wo ich merke, ich gehe jetzt weg und dann ist alles weg. Ich habe einen Kollegen auch, wollten mich auch mitnehmen hier im Bordell und so, aber die meinen so, ich soll es da versuchen. Ja, dann geht der nur einmal hin und das war's dann. Hast du eine Erklärung dafür? Nein. Wie kommt es, dass du früher so mit, weiß ich, 17, 18, 19, 20 nicht irgendwie... Da war ich nur am Arbeiten. Was arbeitest du denn so viel? Ich? Ja. Auf Montage, bin nur unterwegs. Ah, verstehe. Ja. Da hat man wenig Zeit für Spaß. Richtig. Ich bin auch jetzt Dienstag wieder weg und komme irgendwann in einem Monat wieder. Weißt du, Malek, ich weiß es nicht. Es kann natürlich irgendeine gravierende Ursache haben. Einerseits. Andererseits finde ich ja, gerade bei solchen Sachen muss man sehr viel selbst mit sich experimentieren. Das heißt, du bist bisher immer rausgegangen, wenn es kurz davor stand. Ne? So hast du es mir gerade gesagt. Du bist aus dem Zimmer gegangen. Richtig. So. Hast du dich einmal schon mal gezwungen, nicht aus dem Zimmer zu gehen und es einfach zu tun? Mhm. Also bis jetzt bin ich immer aus dem Zimmer rausgegangen. So, immer. Das nächste Mal gehst du nicht aus dem Zimmer raus. Ja. Und machst es. Du machst es einfach. Ich meine, ihr seid ja schon sehr weit. Du bist in einer sexuellen Situation. Du bist irre, dein Penis ist irrigiert, du bist angeregt und erregt und sie auch. Da ist ja der Schritt minimal, das zu tun. Mach es. So, und wenn es dann... Jetzt ist die Leitung weg. Jetzt ist die Leitung weg. Hoffentlich die anderen Leitungen nicht auch. Nee, ich sehe hier, haben wir was. Dann würde ich sagen, wir versuchen das mal mit dieser Leitung hier. Mit Conny. Und Conny ist 30. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Ja, dich höre ich gut. Das ist schön. Conny, was geht's bei dir? Ja, es geht bei mir um meine Bandscheibenoperationen am heutigen oder am gestrigen Vormittag. Halt mal den Hörer irgendwie anders. Du klingst so verblubbert. Ja. Ich habe das nicht verstanden. Es geht um deine Bandscheibenoperation? Genau. Ich bin gestern Vormittag operiert worden. Ach so, jetzt am vergangenen Tag. Richtig. Und liegst jetzt in einem Krankenhaus. Richtig, genau. Frische Bandscheiben-OP hinter dir. Richtig, genau. Und kannst nicht schlafen. Richtig, so kann man es nennen, genau. Und da habe ich einfach versucht, mal anzurufen und ja, hat geklappt. Ja, hast du Schmerzen? Ja, also es war jetzt nicht am Wundbereich halt hauptsächlich, wo operiert worden ist, die Schnitte, aber ansonsten eigentlich nicht groß. Liegst du alleine in dem Zimmer? Ja. Ja, genau. Das heißt, du kannst ganz normal sprechen. Richtig, genau. Ja. Ich liege halt, deswegen klingt es manchmal ein bisschen abgehackt wahrscheinlich. Ich wollte gerade fragen, wie ist denn das, wenn man eine Bandscheibenoperation hat? Liegt man da auf dem Bauch jetzt? Nein, auf dem Rücken. Aber man wird doch hinten im Rücken geschnitten, oder? Richtig, genau. Man liegt im Endeffekt genau da, wo man operiert worden hat. Ist das denn gut? Wäre es nicht besser, wenn du auf der Seite liegen würdest oder auf dem Bauch? Man darf sich nach der gewissen Zeit mal auf die Seite drehen. Hm. Aber es ist halt schmerzhaft, ne? Also die Ärzte haben schon gesagt, du kannst auf dem Rücken liegen. Auf dem Rücken, genau. Also warum weiß ich das? Warum man auf dem Rücken liegt, weiß ich selber noch nicht so genau, habe ich selber noch nicht rausgekriegt. Wie groß ist denn der Schnitt bei einer Bandscheibenoperation? Es kommt immer darauf an, in welcher Höhe ob man operiert werden wird. Bitte? Es kommt immer darauf an, in welcher Höhe der Bandscheibenvorfall ist. Ja. Also man hat ja im Endeffekt nur Bandscheiben im Körper, halt hauptsächlich an der Wirbelsäule. Okay, wie groß ist dein Schnitt? Das kann ich leider nicht sagen. Ach so. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ach so. Ich weiß, dass es eine Lendenwirbelsäule ist. Und ich habe keinen Spiegel hier, dass ich mir das hätte angucken können. Haben die dir auch nicht so erklärt? Ja. Nee, nicht ganz. Nee, wie lange hat die Operation gedauert? Man sagte mir circa 1,5 Stunden. Also das ist so das Unterste an Zeit. Also das könnte nicht so schlimm gewesen sein. Ja, das klingt für eine Operation relativ harmlos, ne? Ja, also die haben mir auch schon gesagt, es könnte 4-5 Stunden dauern, je nachdem, was halt noch gesehen wird. Wie lange muss man nach einer solchen Operation, Bandscheibenoperation, im Krankenhaus bleiben? Oder in deinem Fall jetzt, was glaubst du? Circa eine Woche, hat man mir gesagt. Das geht ja auch noch, ne? Ja, das geht noch. Aber mein Hauptthema, ja. Lass mich fragen, weil ich höre das immer wieder mit den Bandscheibenoperationen, aber weiß da gar nicht so viel Bescheid. Wann darf man denn das erste Mal aufstehen? Wann darfst du das erste Mal aufstehen? Also im Endeffekt heute. Also ich habe im Endeffekt heute noch was rausgemacht, so eine nette Drainage, die immer noch im Rücken piekst. Da ist also so ein kleiner Schlauch im Rücken, dass das Wundwasser abfließen kann. Genau, richtig. Aha. Und die wird mir morgen dann im Vormittag wahrscheinlich gezogen und dann darf ich das erste Mal aufstehen. Du kannst halt wenig sitzen, muss stehen, also muss im Endeffekt wahrscheinlich auch essen im Stehen. Und Du bist wahrscheinlich voll gepumpt mit Schmerzmitteln im Moment, ne? Ja, auf jeden Fall. Aber komisch, normalerweise kann man dann doch ganz gut schlafen, wenn man so weggekickt ist mit irgendwelchen Mitteln. Ja, die Mittel werden bei mir nicht mehr so viel, sage ich mal, weil ich habe schon diese Probleme schon über ein Jahr. Ja. Und war, also das Hauptgrund, warum ich eigentlich anrufe, war auch der, weil ich jetzt auch 600 Kilometer von zu Hause eigentlich weg bin. Ach, das auch noch? Du bist 600 Kilometer von zu Hause? Ungefähr 500, 600 Kilometer, weil ich war eigentlich aufgrund dieser Bandscheibengeschichte in Reha. Also ich bin nicht operiert worden vorher oder so, sollte einfach mit konservativen Möglichkeiten auch Gewichtsabnahme herbeigeführt werden, dass ich operiert werden kann. Wie wiegst du denn? Ich habe momentan noch so ca. 120 Kilo. 120 Kilo? Ja, also Mensch, 71. Da müsste ich dich gleich mal verbinden mit Adrian, dem Anrufer von vorhin. ich wollte gerade schon sagen, mir ist mein Gewicht zum Verhängnis geworden. Ja, ja, hast du denn einen Partner? Nein, das zeigt nicht. Ja. Stehst du denn auch auf, Entschuldigung, wenn ich das eben zwischendurch frage, stehst du denn auch auf ganz hagere, dünne Kerle? Ja, ich kann es nicht pauschalisieren. Ah ja, der Mann so muss vor mir stehen, entweder gefällt er mir oder gefällt er mir nicht. Und ich, beziehungsmäßig habe ich sowohl als auch. Ah ja, verstehe. Also kann alles, alles ist möglich. Genau, richtig. Ah, genau. Ja, du hast ein gutes Stichwort gebraucht. Du bist erst 30 Jahre alt, Bandscheibenoperation, das liegt am Gewicht, weil der Körper zu viel tragen muss. Genau. Richtig. Und im letzten Jahr hatte ich den ersten Bandscheibenvorfall, im Endeffekt so von heute auf morgen. Mhm. Vorher keine Probleme gehabt, nichts. Und, war das bei dir auch so? Ich habe einen Freund, der hatte einen Bandscheibenvorfall. Pikanterweise saß der auf dem Klo und hatte währenddessen kam dieser Vorfall. Und das war so schlimm, dass der nicht vom Klo runter konnte. Ich hatte letztes Jahr zwei oder drei so leichte Vorfälle bis auch zu einem großen hin. Der eine war in der Badewanne und der andere war sogar dann im MRT, im Kernspinn. Ach du je. War das bei dir auch verbunden mit sehr starken Schmerzen und kompletter Bewegungsunfähigkeit? Ja. Mhm. Also das ist dann wie, als würde einer mit einem irgendwie ein Messer in den Rücken jagen. Und dann ist man eigentlich gelähmt vor Schmerz. Ne? Jetzt müsstest du ja, wo du schon diese üblen Erfahrungen gemacht hast, müsstest dir ja extrem einbläuen, ich muss abnehmen. Ich habe 20 Kilo im letzten Jahr abgenommen. Wie nach viel? Dem ersten 20 Kilo. 20 Kilo. Mhm. Nach dem ersten Bandscheibenvorfall. Also ich habe im Endeffekt schon noch ein paar Kilos mehr drauf gehabt. Aber und immer noch zu viel, ne? Ja, richtig, klar. Das wie groß bist du? Ca. 71. Was ist dein, was wäre dein Ziel? Wie viel willst du runter haben? Oder wohin möchtest du? Also ich würde natürlich gerne mein Ausgangsgewicht gerne wieder haben, so zwischen 70 und 80 Kilo, was ich vor 5-6 Jahren noch hatte, muss ich sagen. Ach so. Ja. Das war erst in den letzten 5-6 Jahren hast du so zugelegt. Ja, ich habe aktiv Handball gespielt. Ach, früher? Ja, habe im Endeffekt jeden Tag Training gehabt, Sport ohne Ende. Also hast du eine tolle Figur gehabt wahrscheinlich. Ja, also ich war nicht dick, war auch nicht dünn, war eigentlich, aber musste das dann aufgeben. Was ist denn da in deinem Leben passiert, dass du dann so zugelegt hast? Ich habe im Endeffekt einige psychische Rückschläge gehabt, familiäre Todesfälle. Ah ja. Und unter anderem dann natürlich auch dann Job und Zeitmangel und keine Bewegung mehr und dann falsche Ernährung, etwas Veranlagung, muss ich auch noch dazu sagen, aber darauf möchte ich mich nicht ausruhen. Nee, aber so kam eins zum anderen und irgendwann richtig, genau. Kam ein Fund auch zu dem anderen. Genau, richtig. Und irgendwann, also wie gesagt, bis letztes Jahr war ich eigentlich quietschfidel. Also ich hatte eigentlich auch keine Probleme, keine Gelenkprobleme. Ich habe auch noch eine Jugendmannschaft trainiert im Handball. Wir halten mal nochmal fest, du bist eine junge Frau von 30 Jahren, ne? Ja. Mit dieser Problematik. Das ja, aber ich muss ehrlich sagen, ich war ja 2 Wochen jetzt schon in Reha, also vor dem Bunch, von dieser OP jetzt. Und da gibt es viel, viel jüngere Leute, die Bandscheibenvorfälle hatten, auch OP schon hatten. Und es liegt auch nicht immer am Gewicht. Na, natürlich ist nein, es nein, da hast du recht. Ist, ne? Ja, das liegt nicht immer am Gewicht. Nein. Aber bei dir siehst du schon den Zusammenhang, das ist mit dem Gewicht. Ja, auf jeden Fall. Was hast du dir jetzt, ich meine, du hast ja gerade eine OP hinter dir, liegst da noch, noch halb narkotisiert da. Und was nimmst du dir jetzt vor für die nächste Zeit? Dass ich auf jeden Fall das, was ich bis jetzt in dieser Reha-Klinik, wo ich eigentlich vorher war, da bin ich jetzt ziemlich akut hierher gekommen dann, dass ich diese Ernährungstipps und diese Umsetzung für mich selber hinbekomme. Also man muss es erst am eigenen Körper erfahren, dass es auch anders geht. Ja. Also man wird im Endeffekt... Ich meine, du hast ja die gute Erfahrung gemacht, dass du mal eine sehr vitale und trainierte Frau warst. Und du weißt ja, wie es ist und wie dein Körper sich anfühlt, wenn er gut trainiert ist. Ja. Und das könnte ja auch ein Ansporn sein, das ist wieder in die Richtung zu bringen. Also ganz in die Richtung wird es auf keinen Fall mehr werden, das ist mir klar. Ja gut, ganz nicht, aber die Richtung zumindest so. Auf jeden Fall. Mhm. Also ich möchte zumindest mal, also man soll ja nicht so viel auf einmal abnehmen. Mhm. Ich möchte auf jeden Fall dieses Jahr vielleicht so meine 100 Kilo schaffen noch. Mhm. Also ich muss natürlich jetzt aufgrund von der OP Gewicht auch verlieren, sonst rutscht die Bandscheibe wieder nach und dann liege ich wieder hier. Ne? Aber das ist natürlich eine gute Motivation auch, ne? Oder ja, guter Druck auch. Da bin ich erst richtig aufgewacht auf der Geschichte. Ne? Also ich wusste zwar vorher schon immer, ich habe zu viel Gewicht, ich muss abnehmen, aber ich habe selber einfach nicht geschafft. Mhm. Weil wie sieht denn dein Leben so aus? Bist du Single, hast du gerade gesagt? Ich bin Single, bin und? Mehr oder weniger Hartz-IV-Empfänger, kommt noch dazu. Ja. Das also dann auch nicht so glückliche Umstände im Moment. Richtig, genau. Und Du hast eine Berufsausbildung? Ja, ich bin normalerweise Rechtsanwaltsfachangestellte. Ach so. Und da ist nichts zu machen? Ja, aufgrund von vielen, sag ich mal, vorherigen Geschichten, die in meinem Leben so gewesen sind, ist das ein bisschen schwierig. Könnte das sein? Ich meine, du bist, wie gesagt, sehr jung, dass du da wieder einsteigen könntest irgendwann? Hast du? Nee. Nee, das ist... Gibt es andere Wünsche, wo du beruflich vielleicht hin möchtest? Ich hatte jetzt eigentlich vor einem Jahr eine 1-Euro-Maßnahme in einem Altenheim. Mhm. Ja, aber da kannst du ja dann auch nichts machen mit dem Rücken. Richtig, das ist der Punkt. Also ich habe im Endeffekt zwar den Bandscheibenvorfall gehabt, aber habe dann im Endeffekt gekämpft und habe dann einfach da versucht, in die Richtung was zu machen, weil ich das erstmal gar nicht so erst ernst empfunden habe oder... weil es nicht so schlimm war in dem Augenblick. Also so der soziale Bereich wird, das wäre schon was für dich. Ja, richtig, genau. Und das könnte ich mir jetzt im Endeffekt abschminken. Ja, vielleicht gibt es aber, muss man gucken, vielleicht irgendwie was anderes, wo du nicht so körperlich direkt ran musst. Man kann ja auch vielleicht im Büro, im sozialen Bereich arbeiten. Ja, das fällt auf anderen gesundheitlichen Aspekten auch wieder weg. Das ist die andere Geschichte. Ich finde es erstmal schön und toll, dass die OP offensichtlich gut verlaufen ist heute. Ja, also ich fühle mich eigentlich bis auf so ein paar kleine Piekserchen eigentlich ganz gut. Ja, ja. Man ist ja dann immer ein bisschen high nach so einer Operation, ne? Das ja. Ja, das war ich eigentlich. Und dann irgendwie, ich habe gefühlt 50 Mal mit meinen Eltern telefoniert. Aber das ist, wie gesagt, eine Zäsur jetzt. So musst du es, glaube ich, auch sehen. Ab heute muss es anders werden. Ab heute müssen ganz viele Mechanismen greifen, auch Selbstdisziplin, dass du wieder einigermaßen so auf deine Linie kommst. Richtig, genau. Und erstmal, das ist mein Ziel. Genau, das ist ein Ziel. Erstmal körperlich und dann muss man gucken, wie das vielleicht dann auch beruflich dann so weiterlaufen könnte. Ja, da habe ich auch gute Unterstützung. Ja, ich meine, du bist erst 30, da kann man noch neu anfangen. Und Mann, Conny, ja, dann wünsche ich dir vielleicht, dass du doch mal ein bisschen jetzt in Schlaf kommst. Ja. Könnt ihr nicht. Lass dir ein Schlafpillchen geben, geht das nicht da? Doch, geht schon, aber möchte ich nicht unbedingt. Ich bin schon so vollgepumpt mit Medikamenten, dass ich die jetzt nicht unbedingt auch noch will. Und man sagt auch, die erste Nacht ist die schwerste. Ja, vielleicht kommt ja so ein bisschen Müdigkeit. Vielleicht. Und man dämmert dann so ein bisschen vor sich hin. Und vielleicht ist deine Stimme dann so schön beruhigend, dass ich dann so in Ruhe dann mit dem Gespräch einschlafen kann. Ich freue mich tierisch, dass es geklappt hat, dass ich durchgekommen bin. Ja, ich freue mich auch. Und ich finde deine Sendung total klasse. Dankeschön. Ich gucke eigentlich schon seit Anfang an und noch alles Gute zum Jubiläum. Dankeschön, sehr freundlich. Eine Frage noch, du hast gerade gesagt, du bist 600 Kilometer von zu Hause weg. Ja, ich bin in Reha gewesen. Ja, das heißt, du kriegst auch gar nicht so Besuch da. Meine Eltern sind gestern Abend losgefahren. Ah ja. Die kommen im Endeffekt dann am heutigen Tag irgendwann dann hier mal an. Und ach guck mal, das ist doch eine schöne Freude. Da kannst du dich drauf freuen. Ja, also ich bin total baff, dass die das machen. Super. Die haben sich das Wohnmobil von meinem Bruder geschnappt. Und sind im Endeffekt jetzt irgendwo unterwegs, schlafen irgendwo, haben sie gesagt, Freunde. Ja, also das baut einen doch auf. Das ist doch schön. Ja, auf jeden Fall. Und Freunde rufen an und sind einfach auch für einen da. Das ist wichtig. Man hat dich nicht vergessen. Nee. So, und wir denken alle auch an dich, dass du gesund wieder wirst und vor allen Dingen, dass die Funde runterkommen. Ja, das auf jeden Fall. Alles Liebe. Wenn ich es geschafft habe, melde ich mich nochmal. Sehr gerne, das machen wir, Conny. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke ebenfalls. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Conny war das. Und hier ist Marco und Marco ist 38. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen, Conny sagt schon. Guten Morgen, Marco, Entschuldigung. Ist nicht schlimm. Marco. Ja. Weswegen rufst du mich an? Meine Frau hat mich am Montag verlassen. Nach wie vielen Jahren? Nach 6,5 Jahren. Habt ihr Kinder? Nein, wir haben keine leiblichen Kinder. Ich habe einen Stiefsohn, der noch bei uns im Haushalt lebt. Und ich habe eine Tochter aus erster Ehe mitgebracht. Also sind im Prinzip eine Patchwork-Family gewesen. Und wo sind jetzt die Kinder? Die Kinder sind noch bei mir, beide. Ja. Also meine Tochter sowieso und mein Stiefsohn hat auch gesagt, ich bleibe erstmal hier. Deine Frau hat dich nach 6,5 Jahren verlassen. Warum hat sie dich verlassen? Meine Frau hatte am 22.11.2009 einen ziemlich schweren Herzinfarkt. Mhm. So, und nach langer Operation und 5 Bypassen und 2 Stents. Wie alt ist sie denn? Meine Frau wird jetzt 48 dieses Jahr. Ja. Ich verstehe es nicht, ich weiß auch nicht, wo ich anfangen soll. Das Problem ist einfach. Also sag erstmal, sie hat einen schweren, die schwere Herzgeschichte gehabt. Richtig, genau. 9 im Jahr 09. Ja, das weiß ich richtig genau. Ja. Und dann habe ich sie durch alle Instanzen begleitet. Hm. Sie hat also dreimal die Krankenhäuser gewechselt, ist 5-mal operiert worden, weil immer wieder Wundheilungsstörungen an der Narbe aufgetreten sind. Und ich war im Prinzip immer rund um die Uhr für sie da. Ja. Ich bin jeden Tag ins Krankenhaus, weil sie, damit sie nicht alleine ist. Und sie fand das auch immer schön. Und okay, dass jemand da ist. Ja, sie. Aber nun ist sie weg. Warum ist sie weg? Ja, das verstehe ich halt nicht. Das ist der Punkt. Sie muss auch irgendwas gesagt haben. Sie ist am 8.3. in die Reha gefahren. Und wie sie aus der Reha wiedergekommen ist, hat sie sich total verändert, absolut verändert. Dann hat sie mir am Anfang immer erzählt, sie hätte jemanden kennengelernt in der Reha. Mhm. Das wäre so eine Seelenverwandtschaft, weil man sich austauschen könnte über dieselbe Krankheit. Und ja, und mit dem ist sie jetzt weg. Also da haben wir ja den Grund. Das ist der Grund, den ich aber nicht verstehe. Weil sie hat zwei Wochen zu Hause war, hat sie immer noch zu mir gesagt, ich liebe dich, du bist der tollste Mann für mich. Ein besserer Mann hätte ich mir niemals wünschen können. Das sagen oft Leute, die sich am nächsten Tag in jemand anderen verlieben. Und dann kam der Cut, wo sie auf einmal sonntags nur anfing zu sticheln. Und montags hat ihr eigener Sohn sich vor mich gestellt und hat gesagt, Mama, du gehst jetzt besser, das, was du gerade hier abziehst, das hat keiner von uns verdient. Wie alt ist der Sohn? Gar nicht, der Marco, 19. Ja. Und ihr eigener Sohn hat sie quasi rausgeschmissen und seitdem ist sie weg. Du weißt nicht, wo sie ist? Ich vermute, dass sie bei ihm ist. Ja. Aber ob sie wirklich hundertprozentig bei ihm ist, weiß ich nicht. Sie hat mich zwar zwischendurch nochmal angerufen, aber sagt natürlich nichts. Sie, ihren eigenen Sohn hat sie 2 Tage lang nicht angerufen. Letzte Woche Montag, ne, sagst du? Richtig, genau. Heute vor einer Woche. Mhm. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Vor allen Dingen, wenn man da so kalt erwischt wird von. Aber es passiert so oft, dass Leute kalt erwischt werden, auch wenn die Partner vorher noch groß gesagt haben, ich liebe dich, und dann ist plötzlich irgendwie alles anders. Die tollsten SMS. Ich muss dazu sagen, ich bin seit heute auch in psychologischer Behandlung, weil es so viele Sachen gibt, die ich daran nicht verstehe. Hm. Und der Psychologe hat gesagt, das sind meistens in 85% dieser Fälle auch Leute in dem Alter, die solche Kurzschlussreaktionen haben, weil die ihr Leben einfach neu ordnen müssen und auf sich rausbrechen. Mhm. Ja gut, und hilft dir auch wenig weiter. Das hilft mir verdammt wenig weiter, weil es gibt so viele Situationen, die ich halt nicht verstehe. Mhm. Und ist sie denn was ihre Herzerkrankung anbelangt, ist sie wieder ganz fit? Nein, das ist es ja. Das ist ja auch, was ich... Sie möchte vom Kopf her alles machen. Aber wenn sie es dann in die Tat umsetzt, dann, ich sag jetzt mal, bevor sie gegangen ist, ich habe sie immer machen lassen, so weit wie sie konnte. Hm. Ich mir gesagt habe, irgendwann kommt der Punkt, wenn sie nicht mehr kann, dann wird sie dir wohl sagen, pass auf, ich kann nicht mehr, kannst du mir bitte helfen. Hm. Aber wenn sie nur schon Teller abspült, 4, 5 Teller und dann vielleicht ins Wohnzimmer saugt, dann ist sie so fertig, dann braucht sie erstmal eine Stunde Ruhe, Pause. Ja. Das heißt, körperlich noch nicht wieder wirklich hergestellt und noch angeschlagen. Und lass uns mal ein bisschen reden über die Zeit, vielleicht auch vor dieser schweren Herzerkrankung voriges Jahr. Wie war denn so eure Ehe? Wir hatten eigentlich fast eine Bilderbuch-Ehe, weil wir haben so miteinander harmoniert. Wir haben so viele Sachen erlebt, schöne Sachen, wo uns beide im Prinzip erschrocken haben, in Anführungszeichen, dass sie das gedacht hat und ich habe es ausgesprochen. Oder sie war auf der Arbeit und hat gesagt, zum Beispiel, ich könnte heute das und das essen. Und ich wusste es und habe es gekocht. Und das so auch so seelenverwandt halt, ne? Ja. Hältst du es für möglich, dass es vielleicht zu harmonisch war und sie sich irgendwo tief in sich drin gelangweilt hat? Nein, das glaube ich eigentlich nicht. Weil ich hatte ja, wir hatten zum Beispiel auch eine Ehe oder eine Beziehung vorher. Wir haben grundsätzlich immer über alles gesprochen. Wir haben, wenn ihr irgendwas sauer aufgestoßen ist, wir haben nie um den heißen Brei rum geredet. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass ihr nicht über alles gesprochen habt. Sonst wäre das jetzt nicht so gekommen. Das ist eine, du hast es so wahrgenommen, aber es war nicht so. Ihr habt euch vielleicht mit bestimmten Ritualen immer euch gegenseitig gut getan, aber ihr habt euch nicht ehrlich die Wahrheit gesagt. Das glaube ich nicht. Sonst hätte sie das nicht getan, was jetzt passiert. Für mein Gewissen, ich kann jetzt nur von meinem Gewissen. Ja, reden. Du hast es vielleicht getan. Dass ich es immer getan habe. Ja, das glaube ich. Gefragt, auch. Dann habe ich es immer gesagt. Ich habe immer gesagt, wie ich denke und wie ich fühle. Mhm. Aber irgendwas muss dann ja da passiert sein. Hört ihr diese. Was ich dazu sagen muss, um ganz ehrlich zu sein, nachdem sie aus den Krankenhäusern entlassen worden ist, weil da waren zwischen den Krankenhäusern war immer ein paar Tage, wo sie zu Hause war. Mhm. Die Ärzte haben immer zu mir gesagt, passen Sie auf, lassen Sie Ihre Frau nicht so viel machen, die darf einfach noch nicht. Mhm. Und ich bin so erzogen worden, ich habe immer in meinem ganzen Leben, egal ob ich eine Freundin hatte oder nicht, oder bei meinen Kindern, wie auch immer, ich hatte immer eine gewisse Beschützerfunktion. Mhm. Na gut, Marco, sie hat jemanden kennengelernt, einen neuen Menschen, einen neuen Mann. Und dieser Mann hat etwas in ihr geweckt, wonach sie Sehnsucht hat, offensichtlich. Das musst du dir erstmal klar machen. So bitter das auch für dich ist, weil du die Beziehung komplett anders gesehen hast, offensichtlich, als sie realistisch war zum Schluss. Ja, aber stellt man einfach 7 Jahre Liebe einfach so ab? Das machen Menschen manchmal, ja. Ja. Das ist sehr bitter. Verdammt bitter, ja. Ja, ich finde es auch natürlich auch sehr bitter insofern, dass sie dir das nicht richtig erklärt hat. Sie hat es dir ja nicht erklärt zum Schluss. Sie ist ja dann irgendwie verschwunden. Ja. Wenn sie dir noch zumindest im Nachhinein gesagt hätte, pass mal auf, eigentlich war ich schon seit einer gewissen Zeit unzufrieden, das und das hat mir nicht mehr gefallen und das finde ich bei diesem Menschen. Das wäre auch schlimm für dich, aber dann wüsstest du eher, woran du bist. Richtig, genau. Dann hätte ich schon viel früher... Oder wenn man hätte schon viel früher, was das Schlimme dabei ist, wir sind auch gerade erst umgezogen. Wir haben uns also im Prinzip eine gemeinsame neue Wohnung genommen. Mhm. Was ist denn mit dem Bereich Sexualität? Oftmals natürlich ein wichtiger Motor. Keine Frage. Wir hatten auch noch bis vor anderthalb Wochen, ich sag ja, die ist Montag gegangen und den Donnerstag davor hatten wir noch wirklich den super tollsten Sex und das war alles wie, als wäre nie was passiert. Mhm. Ne? Mir sind noch halt so Punkte aufgefallen. Meine Frau hatte in den 6,5 Jahren nie das Handy auf lautlos. Seitdem sie aus der Reha gekommen ist, war ständig das Handy auf lautlos. Mhm. Sie ist zum Telefonieren aufs Klo gegangen. Marco, du hast ja mit ihr schon noch Kontakt. Du kannst sie anrufen, ne? Das geht. Ja, du weißt, was das Schlimme ist. Ich habe jetzt heute erfahren, dass sie morgen Abend erstmal wieder für ein paar Tage nach Hause kommt. Und ich weiß mit dieser Situation nicht umzugehen. Mhm. Warum duldest du das? Ich meine, an all dem, was passiert ist, könntest du sagen, nee, erst reden wir und dann kommst du. Das ist richtig, aber der Mietvertrag läuft, was soll ich machen? Sie hat einen Schlüssel, die kann ja jederzeit in die Wohnung. Ja, okay. Ja. Okay, dann nimm diese Situation als Chance, mit ihr zu reden. Dann nagel sie fest, dann soll sie sagen, was los ist und dir das alles erklären, wenn es auch noch so bitter für dich ist. Marco, meine Sendung ist gleich rum. Wir melden uns mal eben nochmal bei dir. Leg mal auf, wir rufen gleich nochmal an. Gut, alles klar. Okay, alles Gute, tschüss. Danke, tschüss. So ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik war Mandy Pietschmann. Morgen sind wir wieder da, Radio 1 Live, WDR Fernsehen, 1 Uhr. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, freie Themennacht. Gute Nacht.